In manchen Augenblicken waren in meinem neuen Leben Altes und Neues, Schmerz und Lust, Furcht und Freude ganz wunderlich durcheinander gemischt und oft schlugen Leid und Glück in einer einzigen Welle über mir zusammen. Ein solcher Augenblick war der, als ich nach einem Kirchenkonzert im Münster nach Hause zurückkehrte. Buxtehude, Pachelbel, Bach, Heiden. Ein schöner und wehmütiger Ausflug in mein ehemaliges Leben. In die Gefilde meiner Jugend, in die Gebiete des idealen Harry. Bei einem heidenschen Duett waren mir plötzlich die Tränen gekommen. Diese edle, selige Welt ist einst meine Heimat gewesen. Und was waren die Melodien meines jetzigen Lebens? Wenn ich auf den nächtlichen Gassen mich müde laufe, spielen hinter den Fenstern der Restaurants Jazzkapellen. Was für ein trübes Irrsal war aus meinem Leben geworden, pfui Teufel. Ein entbehrlicher, wirklichkeitsfremder, geistiger Schwätzer bin ich. Rasiermesser. Das Herz schwer von Trauer und verzweifelter Sehnsucht nach Leben, Wirklichkeit, Sinn. Nach unwiederbringlich Verlorenem war ich die Treppe heraufgestiegen, hatte im Zimmer Licht gemacht. Da sah ich zu meinem namenlosen Erstaunen, Befremden, Schreck und Entzücken die schöne Maria in meinem Bett liegen. Ich bin gekommen. Sind Sie mir böse? Von allen Überraschungen, denen Hermine mich bisher ausgesetzt hatte, war dies die heftigste. Und mein erster Gedanke war, dass meine Hauswirtin mir kündigen würde, wenn sie das wüsste. Nein, nein. Ich weiß, Hermine hat Ihnen den Schlüssel gegeben. Nun ja. Oh, Sie sind böse darüber. Ich gehe wieder. Nein, schöne Maria, bleiben Sie. Nur bin ich gerade heute Abend sehr traurig. Du brauchst nicht lustig zu sein. Hermine hat mir schon gesagt, dass du manchmal Kummer hast. Das versteht ja jeder. Komm, setz dich zu mir. Langsam zog sie meine Hand an ihren Mund, zog sie unter die Decke und legte sie auf ihre warme Brust. Gefall ich dir denn noch? Du. Neulich beim Tanzen warst du ziemlich verliebt. Statt einer Antwort küsste ich sie auf Augen, Mund, Hals und Brüste. Langsam zog ich die Decke von ihr, bis ich mit meinen Küssen zu ihren Füßen gelangt war. Komm zu mir. In dieser Nacht an Marias Seite schlief ich nicht lange, aber tief und gut wie ein Kind. Und zwischen den Schlafzeiten trank ich ihre schöne, heitere Jugend und erfuhr im leisen Plaudern eine Menge über sie und über Hermines Leben. Maria lehrte mich vieles. Nicht nur neue Spiele und Beglückungen der Sinne, sondern auch ein neues Verständnis, neue Einsichten, neue Liebe. Die Welt der Tanz- und Vergnügungslokale, der Kinos und Bars, die für mich noch immer etwas Minderwertiges hatte, war für Maria, für Hermine und ihre Kameradinnen die Welt schlechthin, war weder gut noch böse. In ihr waren sie heimisch und erfahren. Auch Maria sprach von dem schönen Saxophonbläser Pablo und von einem amerikanischen Song, den er ihnen zuweilen vorgesungen habe. Und sie sprach davon mit einer Hingerissenheit, Bewunderung und Liebe, die mich rührte und ergriff. Pablo ist ein schöner Mensch, auch mir gefällt er, aber sag mir, Maria, wie kannst du daneben auch noch mich lieb haben? Einen langweiligen alten Kerl, der nicht hübsch ist, schon graue Haare bekommt, kein Saxophon blasen und keine englischen Liebeslieder singen kann. Red nicht so hässlich. Du gefällst mir auch. Du darfst gar nicht anders sein, als du bist. Wenn du mich küsst, so ein bisschen schüchtern, das mag ich sehr. Ich spüre dann, dass du mich gern hast. Und bei einem anderen Mann wieder mag ich gerade das Gegenteil. Dass er sich nichts aus mir zu machen scheint und mich so küsst, als sei es eine Gnade von ihm. Wieder schliefen wir ein. Wieder erwachte ich, ohne aufgehört zu haben, sie mit den Armen zu umschlingen. Maria, meine schöne, schöne Blume. Und wunderlich. Beständig blieb die schöne Blume dennoch das Geschenk, das mir Hermine gemacht hatte. Dazwischen dachte ich plötzlich an Erika, meine ferne, böse Geliebte. Und sie stand eine Weile als Bild vor mir, deutlich und schmerzlich geliebt und tief in mein Schicksal verwoben, und sank wieder dahin in Schlaf, in Vergessenheit, in halb betrauerte Ferne. Und so stiegen viele Bilder in dieser schönen, zärtlichen Nacht vor mir auf. Und für Augenblicke stand mir das Herz still vor Entzücken und vor Trauer darüber, wie reich der Bildersaal meines Lebens gewesen war, Kindheit und Mutter, Freundschaften, Frauen, die ich geliebt hatte. Ich wusste wieder, was ich lange im Elend vergessen hatte, dass sie der Besitz und Wert meines Lebens waren und unzerstörbar fortbestanden. Noch am selben Tag mietete ich für Maria und mich in einem nahen Stadtteil ein Zimmerchen, das nur für unsere Zusammenkünfte bestimmt war. Sie schien mir die erste wirkliche Geliebte zu sein, die ich je gehabt hatte. Bisher hatte ich von den Frauen, die ich liebte, immer Geist und Bildung verlangt. Unmöglich, ein Mädchen länger als eine Stunde zu lieben, das kaum ein Buch gelesen hat und einen Tschaikowski von einem Beethoven nicht unterscheiden kann. Maria hatte keine Bildung. Sie hatte diese Umwege und Ersatzwelten nicht nötig. Ihre Kunst war es, mit ihrer Haut, ihrem Haar, ihrer besonderen Figur, ihrer Stimme, ihrem Temperament so viel Sinnen und Liebesglück als irgend möglich zu erringen. Ich hatte nicht das Glück, Marias einziger oder bevorzugter Geliebter zu sein. Ich war einer von mehreren. Oft hatte sie keine Zeit für mich. Manchmal eine Stunde am Nachmittag. Wenige Male eine ganze Nacht. Ich denke oft darüber nach, wen du eigentlich liebst, Maria. Ich glaube, am ehesten Pablo mit seinen verlorenen schwarzen Augen und den bleichen, edlen Händen. Stimmt's? Aber ist er nicht ein bisschen, nun ja, schläfrig, verwöhnt, passiv in der Liebe? Da täuscht du dich sehr. Pablo ist zwar nur langsam in Glut zu bringen, dann aber ist er männlicher und fordernder als jeder Boxer oder Herrenreiter. So änderte sich mein Urteil über diesen frohen, klugen, kindlichen und dabei unergründlichen Menschen ständig. Und schließlich wurden wir Freunde. Sie sind so viel unglücklich, Harry. Das ist nicht gut. Man soll nicht so sein. Rauchen Sie eine leichte Opiumpfeife, dann geht es Ihnen besser. Einmal veranstaltete er ein Fest auf seinem Zimmer in der Mansarde eines Vorstadthotels. Es gab dort nur einen Stuhl. Maria und ich mussten auf dem Bett sitzen. Pablo gab uns zu trinken einen aus drei Fläschchen zusammengegossenen, geheimnisvollen, wunderbaren Likör. Und dann, als ich sehr guter Laune geworden war, schlug er uns leuchtenden Auges eine Liebesorgie zu dritt vor. Nein, ich kann das nicht. Wirklich? Es könnte doch so schön sein. Harry. Tut mir leid, aber es ist mir einfach nicht möglich. Schade. Harry bedenkt zu viel moralisch. Nichts zu machen. Aber ich weiß Ersatz. Wir bekamen jeder einige Züge Opium zu rauchen. Und regungslos sitzend bei offenen Augen erlebten wir nun alle drei die von ihm suggerierte Szene, wobei Maria vor Entzücken zitterte. Als ich später auf dem Bett lag und für einige Minuten die Augen schloss, spürte ich auf jedem Augenlid einen flüchtigen, gehauchten Kuss. Ich nahm ihn hin, als sei ich der Meinung, er komme von Maria, aber ich wusste wohl, dass er von Pablo war.